But Jesus, I'm not going to care for one another, but yet I'm going to eat bread and drink wine and say, thank you for the new covenant. Also Jesus, ich werde mich nicht um die anderen kümmern, aber ich werde trotzdem Brot essen, Wein trinken und sagen, danke für den neuen Bund. Paulus sagt, das ist selbstzerstörerisch. Wartet aufeinander. Schau dir das nächste Kapitel an, in 1. Korinther 12, 25. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Hier ist ein weiteres Wort, Allelon. Schau, was die Gemeinde getan hat. Oh, es ist die Aufgabe des Pastors, sich um die Mitglieder zu kümmern. Mann, er ist solch ein wunderbarer Pastor, er kümmert sich um die Mitglieder. Wir denken also, eine gesunde Gemeinde ist eine mit einem netten Pastor, der sich um die Mitglieder kümmert, aber das stimmt nicht. Nein. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, in der die Gemeindeglieder füreinander sorgen. Jeder kümmert sich um jeden. Das ist der Grund, warum so viele Pastoren einsam sind, denn sie kümmern sich um jeden, aber niemand kümmert sich um sie. Zu Beginn unserer Ehe gab es Reibereien. Einer der größten Reibungspunkte war, dass ich nicht allein leben wollte. Und ich wurde von einer älteren Frau in England konfrontiert. Sie schlug mir ins Gesicht. Das brauchte ich. Es war sehr schwer für Debbie, denn ich wollte alles für sie tun und ihr alles geben. Eines Tages erkannte ich, dass ich am Anfang unserer Ehe kein guter Ehemann war. Nicht, weil ich es nicht wollte. Aber ich hatte nur zwei Dinge im Kopf. Fasten und beten und Österreich retten. Ich war also entweder am Fasten und Beten oder irgendwo unterwegs und predigte das Evangelium. Da wir keine Handys hatten, hat Debbie mich nie gefunden. Ich weiß nicht, wie sie schwanger wurde. Ich hatte nicht vor, ein böser Ehemann zu sein, so war ich eben. Als ich erkannte, dass ich wie ein Single lebe, aber ich habe immer noch eine Frau, versuchte ich, alles zu tun, um das zu ändern. Dadurch entstand ein weiterer Konflikt. Weißt du warum? Ich wollte geben, ich wollte dienen, ich wollte lieben, ich wollte mich kümmern. Aber ich konnte nicht annehmen. Sie sagte, Liebling, du willst immer alles für mich tun, aber du lässt mich nie etwas für dich tun. Ich musste erkennen, dass ich allein leben muss. Das heißt, ich diene dir, du dienst mir. Look what it says in Galatians 5, verse 13. Schau, was in Galater 5, Vers 13 steht. Another mention of the word allelon. Noch eine weitere Erwähnung des Wortes allelon. Here it says, for you, brethren, have been called to liberty. Only do not use the liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve allelon, serve one another. Hier heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe, allelon. Dient einander. Listen. Hör zu. Du bist nicht dazu berufen, der Gemeinde zu dienen. Der Pastor ist nicht dazu berufen, dir zu dienen. Die Gemeinde ist dazu berufen, einander zu dienen. Jeder dient jedem. Auf diese Weise wird der ganze Leib erbaut und wunderbar gestärkt. So für mich ist es so ein wichtiges Ding, in a practical way to express allelon. Deshalb ist es für mich so wichtig geworden, allelon auf praktische Art und Weise auszudrücken. unfortunately, there is not much of the church that lives this true way of Christianity. Leider gibt es nicht viele Gemeinden, die diese wahre Art des Christentums leben. Ich musste lernen, mir von Debbie dienen zu lassen. Das war hart für mich. Denn als ich entdeckte, was für ein schlechter Ehemann ich war, wollte ich einfach alles für sie tun. Aber das ist nicht Gemeinde, das ist nicht biblisch. Biblisch ist Allelon. Einander. Einander lieben, einander dienen, füreinander sorgen. Einander vergeben. Einander nicht richten. Miteinander teilen. Einander ermahnen, ermutigen. Denk mal, wenn wir als Gemeinde diese Wahrheit begreifen und in die Praxis umsetzen würden, wäre Gemeinde etwas Schönes. Wir würden uns freuen, zusammen zu sein, uns zu treffen und zusammen zu leben. Egoismus ist so zerstörerisch, weil er exakt gegen die DNA der Gemeinde verstößt. Wie viele Menschen haben ihr eigenes Imperium als Dienst aufgebaut, aber nie das Miteinander gelebt? Ich bin aufgeregt und fürchte mich gleichzeitig davor. Wenn Paulus über den Richterstuhl Christi spricht, sagt er dies. Da wir nun die Härte und die Freundlichkeit Gottes kennen. Weißt du, dass religiöse Menschen die Härte Gottes predigen und dann reagieren die anderen und predigen die Güte Gottes? Wenn ich an das Ende meines Lebens denke, wenn ich vor Jesus Rechenschaft ablegen muss, lebe ich mit dieser heiligen Furcht? Nicht mit einer zerstörerischen Furcht vor Gott. Aber ich lebe mit der Freude auf den Tag, an dem ich Rechenschaft ablegen werde, aber auch mit dem Bewusstsein, dass alles, was ich getan habe, durch das Feuer gehen muss. Und wenn er in meine Augen schaut und sagt, have you learned to love? Und wenn er mir in die Augen schaut und fragt, hast du gelernt, einander zu lieben, dann wird das ein sehr ernsthafter Tag. Du kannst Jesus nicht von seiner Gemeinde trennen. Das kannst du nicht. Das Haupt ist ein Teil des Leibes. Ich kann nicht sagen, Jesus, ich habe dich wirklich geliebt, aber deine Gemeinde nicht so richtig. Ich kann nicht sagen, Jesus, ich habe dir gut gedient, aber ich diente meinen Brüdern und Schwestern nicht. Wie das? Denk daran, was Jesus selbst gesagt hat. An jenem Tag werden viele kommen und zu mir sagen, wann sahen wir dich hungrig und haben dir nicht zu essen gegeben? Wann sahen wir dich nackt und haben dich nicht bekleidet? Wann sahen wir dich im Gefängnis und haben dich nicht besucht? Dann wird er diese Menschen dazu bringen, sich zu erinnern, wenn er sagt, dass Allelon in seinem Herzen ist. Er wird sagen, was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, denn er und der Leib sind eins. Eine Gemeinde, die nicht Allelon lebt, ist eine Institution, ein Programm, eine Versammlung, was auch immer, aber sie drückt nicht die wahre Gemeinde aus. Schau mal. Wenn ich deine Last trage, aber auch wenn ich dir erlaube, meine Last zu tragen, leben wir Gemeinde. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast.